Sehr wehtun. Glaubst du, ich werde es aushalten? Ja, wie heißt das alte Hühle mal Hühler? Wie heißen die alle mal nimmer alle Hühner? Alte nimmer Hühner. Aber alle mal nimmer alle Hühner. We'll be right back. Vergiss, du bist tot. Du bist eine Kotze, du Fotze. We'll be right back. geduldig und glaube daran, dass gute Dinge Zeit brauchen. In unserem Leben ist es genauso. Wir sehen die Ergebnisse nicht immer direkt. Manchmal braucht es Zeit. Und auch wenn alle Leute um dich herum Scheiße labern und glauben, alles muss sofort gehen, weil sie sich daran gewöhnt haben, ist es doch nicht so. Das weißt du selber ganz genau. Die guten Dinge brauchen Herz. Brauchen Liebe. Mach weiter. Mache endlich deine Ohren zu. Hör nicht auf die Realität der anderen. Schaue auf das, fokussiere dich auf das, was wesentlich ist. Nicht mit deinen Augen oder Hirn. Denn es geht darum, das zu sehen, was noch nicht da ist. In einer Welt, wo alle nur das sehen, was gerade da ist. weia, Ren, es tut mir so leid. Ich glaube, ich bin wohl ein bisschen durchgedreht irgendwie. Als wären sie zufällig. Das Einzige, was überhaupt ohne Ursache geschehen sein könnte, der Tag ohne gestern. Wir tanzen im Wählerlist. Kann uns jemand finanzieren, ey? Ich bin doch fertig bis auf den Bord. Take your fucking... I think jeder muss das tun, was er amazing findet. So, und jeder Style ist cool, wenn man ihn lebt. It doesn't matter, was die anderen sagen. You understand? Jeder muss das tun, was er amazing findet. Make Disziplinen.